Erster, ihre ganze Gruppe stand auf und brachte Jesus zu Pilatus. Zweiter, sie begannen, ihn anzuklagen und sagten, wir haben herausgefunden, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er verbietet, dem Kaiser Steuern zu zahlen, und nennt sich selbst Christus und König. Dritter, Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, du sagst es. Vierter, Pilatus sagte zu den Hohenpriestern und dem Volk, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Fünfter, sie bestanden aber darauf und sagten, dass er das Volk mit seiner Lehre in ganz Judäa aufwiegele, von Galiläa bis hierher. Sechster, als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Siebter, und als er erfuhr, dass Jesus aus dem Gebiet von Herodes kam, schickte er ihn zu Herodes, der zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem war. Achter, Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange treffen. Er hatte von Jesus gehört und hoffte, dass er ein Wunder sehen würde. Neunter, Herodes stellte ihm viele Fragen, aber Jesus antwortete ihm nichts. Zehnter, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten standen daneben und klagten Jesus scharf an. Elfter, Herodes und seine Soldaten verspotteten Jesus und machten sich über ihn lustig. Sie zogen ihm ein prächtiges Gewand an und schickten ihn dann zu Pilatus zurück. Zwölfter, an diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie Feinde gewesen. Dreizehnter, Pilatus rief die Hohenpriester, die Anführer und das Volk zusammen, vierzehnter, und sprach zu ihnen, ihr habt mir diesen Mann gebracht und behauptet, er würde das Volk aufwiegeln. Aber ich habe ihn vor euch befragt und keinen Grund für eure Anklagen gefunden. 15. Auch Herodes hat nichts gefunden, denn er hat ihn uns zurückgeschickt. Das bedeutet, er hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hätte. 16. Deshalb werde ich ihn bestrafen und dann freilassen. 17. Pilatus musste ihnen aber zum Fest einen Gefangenen freigeben. 18. Die ganze Menge schrie zusammen, tötet diesen Mann. Lass uns Barabbas frei. 19. Barabbas war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes im Gefängnis. 20. Pilatus sprach sie wieder an, weil er Jesus freilassen wollte. 21. Aber sie riefen zurück, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. 22. Pilatus sagte zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser Mann denn Böses getan? Ich habe nichts gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Deshalb werde ich ihn bestrafen und dann freilassen. 23. Aber sie schrien immer lauter und forderten, dass er gekreuzigt werde. Ihr lautes Rufen setzte sich durch. 24. Und Pilatus beschloss, ihren Wunsch zu erfüllen. 25. Er ließ Barabbas frei, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis war, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber übergab er ihnen, damit sie mit ihm tun konnten, was sie wollten. 26. Als sie Jesus wegführten, trafen sie einen Mann namens Simon von Kyrene, der gerade vom Feld kam. Sie zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, damit er Jesus folgte. 27. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter auch Frauen, die weinten und klagten. 28. Jesus drehte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht um mich. Weint lieber um euch selbst und um eure Kinder. 29. Denn es werden Tage kommen, an denen die Menschen sagen werden, glücklich sind die Frauen, die keine Kinder bekommen haben und die nicht gestillt haben. 30. Dann werden sie zu den Bergen sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. 31. Denn wenn man das mit dem grünen Holz macht, was wird dann mit dem trockenen Holz geschehen? 32. Man führte auch zwei andere Verbrecher mit Jesus zur Hinrichtung. 33. Als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie Jesus dort. Sie kreuzigten auch die beiden Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. 34. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und warfen Lose darum. 35. Das Volk stand da und sah zu. Die Anführer aber spotteten und sagten, anderen hat er geholfen, soll er sich doch selbst helfen, wenn er der Christus Gottes ist, der Auserwählte. 36. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie kamen näher und reichten ihm Essig, 37. und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. 38. Über ihm war eine Inschrift angebracht, auf der stand, dieser ist der König der Juden. 39. Einer der Verbrecher, die dort hingen, beschimpfte ihn und sagte, bist du nicht der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. 40. Der andere Verbrecher aber antwortete und schalt ihn, fürchtest du nicht einmal Gott, obwohl du die gleiche Strafe bekommst? 41. Wir bekommen unsere gerechte Strafe, denn wir haben getan, was falsch war. Aber dieser Mann hat nichts Böses getan. 42. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. 43. Und Jesus sagte zu ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 44. Es war etwa die 6. Stunde, als eine Dunkelheit über das ganze Land hereinbrach und bis zur 9. Stunde dauerte. 45. Die Sonne verdunkelte sich, und der Vorhang im Tempel riss in der Mitte entzwei. 46. Jesus rief laut und sagte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nachdem er das gesagt hatte, starb er. 47. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, lobte er Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. 48. Die ganze Menge, die gekommen war, um das Schauspiel zu sehen, schlug sich an die Brust, als sie sahen, was passiert war, und kehrte dann um. 49. Alle seine Bekannten standen in der Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen alles. 50. Und siehe, da war ein Mann namens Josef. Er war ein Ratsherr und ein guter und gerechter Mann. 51. Er hatte den Entscheidungen und Taten der anderen Ratsherren nicht zugestimmt. Er kam aus der jüdischen Stadt Arimathea und wartete auf das Reich Gottes. 52. Dieser Mann ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. 53. Er nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in Leinenstoff und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand zuvor gelegen hatte. 54. Es war der Rüsttag, und der Sabbat begann bald. 55. Die Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren, sahen sich das Grab an und wie sein Körper bestattet wurde. 56. Nachdem sie zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürze und Salben vor. Am Sabbat ruhten sie dann, wie es das Gesetz vorschrieb.